gehen und die Jahre ziehen es an. Die olle Zeit rennt einfach weiter wie der Eier oder Sand. Und die kleinen Fälschen kommen, die Zellulite plagt. Ich trinke auf den Zahn der Zeit, der täglich an dir nagt. Seit Jahren, wenn wir uns wiedersehen, das ist...